Was hilft es, wenn ein Reichstag zu Lindau um die Jahreswende 1496-97 von neuem den gemeinen Pfennig beschließt und als Frist zur Zahlung für jedermann den 5. März festlegt? Der Kaiser hat inzwischen, begreiflich bei seinen geringen Mitteln, in Italien keine Lorbeeren pflücken können. Der Misserfolg, den er bei der Belagerung von Livorno erlitten, trübt sein Ansehen bei den versammelten Reichsständen, die nun auch, verständnislos für die von Frankreich drohenden Gefahren, in dem italienischen Unternehmen nur habsburgische Hausmachtpolitik des Kaisers erblicken. Die Ausschreibung der Steuer wird in jenem Teil des Reiches überhaupt abgelehnt, der sich seit 2 Jahrhunderten unter geschicktester Ausnutzung der innerdeutschen Verhältnisse immer mehr von allen Verpflichtungen dem Reich gegenüber gelöst hat und durch die monopolartige Stellung seiner bis zur Einrichtung der Landknechtstruppe unbesiegten Wehrmacht der Soldempfänger Europas geworden ist. Es sind die Schweizer, deren Selbstgefühl, seit sie den kühnen Karl von Burgund geschlagen haben, ins Ungemessene wuchs, von denen man nur etwas haben kann, wenn man, wie das die französischen Könige tun, gut zu zahlen weiß, die aber unter keinen Umständen bereit sind, selber auch nur einen Groschen zu geben. Das Reich verlangt eine Steuer, so wollen sie eben nicht mehr beim Reich sein. So muss Maximilian auch hier zum Schwert greifen, ohne in diesem Krieg, der der Schwabenkrieg genannt wird, Erfolge erringen zu können. Im Frieden von Basel 1499 werden die Schweizer als bloß reichsverwandt erklärt und bleiben vom gemeinen Pfennig verschont. Auch das Reichskammergericht darf sich nicht mehr auf die Schweiz erstrecken. Unter dem Eindruck des neuen Sieges örtlicher Selbstsucht treten Basel und Schaffhausen im Jahre 1501 der Eidgenossenschaft bei. Trotz begeisternder Reden, mit denen der Kaiser auf den Reichstagen von Freiburg und Überlingen die Notwendigkeit eines energischen Krieges gegen die Franzosen schildert, die inzwischen auch Mailand in ihren Besitz gebracht haben, erhält er nicht die erforderliche Hilfe. Die Versammlung folgt seinem Gedankenfluge nicht. Berthold von Henneberg sieht die Stunde gekommen, mit dem Reichsregiment zugleich die Kontrolle über die gesamte Außenpolitik des Kaisers zu übernehmen. Auf dem Reichstag von Augsburg 1500, den Maximilian mit einem hinreißenden Ausschreiben einberufen hat, wird als Entgelt für die Gewährung einer unmittelbaren militärischen Hilfe, die im Wege einer allgemeinen Reichsaushebung erfolgen soll, aber ebenso wie der gemeine Pfennig praktisch genommen auf dem Papier bleibt, das dem Kaiser verhasste Reichsregiment eingeführt. Es ist klar, dass ein Monarch von dem Temperament und dem Tätigkeitsdrang Maximilians diese Einrichtung als peinliche Fessel empfinden muss, gegen die er sich mit allen Mitteln der Sabotage zur Wehr setzt. Dem Kaiser ist übrigens in dieser Sache sein erbittertster Gegner die Geldnot zu Hilfe gekommen, die zur Auflösung des kostspieligen Reichsregiments führt, ebenso wie auch leider das Reichskammergericht aus Mangel an Mitteln 1502 wieder auseinandergeht. Welch eine Schande für das damals in jeder Beziehung kraftstrotzende Reich! Die Kurfürsten erwägen nun die Absetzung des Kaisers, doch ohne Erfolg, da er die Gunst des Volkes für sich hat und auch tatsächlich seine Gegenspieler überragt, besonders seit 1504 sein Widerpart Berthold tot ist. Die Lage Maximilians bessert sich. Mit Ludwig XII., dem Nachfolger des verstorbenen Karl, scheinen sich günstigere Beziehungen anzubahnen. Zudem kann sich der Kaiser in einem Erbfolgekrieg, der unter den Wittelsbachern tobt, mit Waffengewalt als Schiedsrichter durchsetzen. Albrecht von der Linie Bayern-München hat ihn zu Hilfe gerufen, da der Pfälzer als Schwiegersohn des Verstorbenen Bayern-Landshuters Schatz und Hauptstadt in seine Hand bringen konnte. Der Kaiser verfügt eine Teilung des Besitzes. Albrecht soll alles Land südlich der Donau, der Pfälzer nördlich der Donau erhalten. Der Habsburger selbst nimmt für sich Rattenberg, Kitzbühel, Kufstein und Brixlick in Anspruch. Der widerspenstige Pfälzer wird von Maximilian im Bund mit den mächtigsten süddeutschen Fürsten und dem Schwäbischen Bund bei Menzesbach unweit von Regensburg völlig geschlagen. Maximilian erobert dann Kufstein und auch die trotzige Feste Geroldseck über der Stadt muss nach dem Einlangen der schweren Geschütze Polepaus und Weckauf sich ergeben. Im Kölner Frieden wird am 3. Juli 1505 der kaiserliche Teilungsvorschlag angenommen. Wenn nur Maximilian Zeit und Ausdauer findet, den errungenen Sieg auszubauen. Aber die Mittel des Kaisers bleiben trotz dieses schönen Erfolges, gemessen an denen des Franzosen und der Venezianer, mit denen er nun in Streit gerät, kümmerlich genug. Es mangelt ihm immer an Geld, seine Landsknechte durch längere Zeit zusammenzuhalten. Mit dieser Truppe könnte er sonst sowohl die Franzosen in die Schranken weisen, als auch im Reich eine Reform zugunsten einer starken Zentralgewalt zustande bringen. Immerhin bewilligen die Stände auch so jetzt auf dem Reichstag von Konstanz 1507 die Aushebung von 12.000 Mann. Allerdings hat Maximilian für seinen geplanten Römerzug 30.000 fordern zu müssen gedacht. Dafür willigt der Kaiser in die Wiederherstellung des Reichskammergerichtes, das nun eine dauernde Einrichtung wird. Auch die schon 1505 auf dem Kölner Reichstag beschlossene Matrikel zur Aufbringung von Geld und Truppen durch die einzelnen Territorien bleibt nun bestehen. Mit den zu Konstanz bewilligten Mitteln zieht der Kampfesfrohe nach Italien, sich die Kaiserkrone zu holen, was der Papst, die Franzosen und die Spanier ungern sehen. So ballen sich alsbald unüberwindliche Schwierigkeiten zusammen. Seit der Habsburger 1500 als Erbe der ausgestorbenen Görzer Grafen Görz, Gradisca und Idria erworben hat, ist er den Interessen der Venezianer zu nahe gerückt. So halten jetzt Söldnerscharen des Dogen die Alpenpässe besetzt und Maximilian hat Mühe genug, mit seinen Truppen auch nur bis Trient zu gelangen. Da seine Kräfte für einen Weitermarsch zu gering sind, muss der letzte Ritter seinen Plan aufgeben. Er nimmt den Titel Erwählter römischer Kaiser 1508 an und verzichtet auf die Krönung. Dem Papst wäre es auch unangenehm genug gewesen, wenn der Kaiser bis nach Rom vorgedrungen wäre. Fortan haben die deutschen Könige alsbald nach erfolgter Wahl den Kaisertitel geführt. So hat Maximilian mit seinem allerdings durch die Umstände erzwungenen Schritt mit dem alten, zur bloßen Formalität gewordenen Brauch aufgeräumt.